alles klar, Digga? Lange nicht gesehen. Läuft bei dir, rennt, fliegt. Läuft, machst du gut, ja? Was denn eigentlich mit mir? Ha? Nein, nein, nein, nein, nein. Alles okay, hundertmal besser als die letzten Jahre. Mucke läuft gut, ja du hast recht, das ist ein schöner Wagen. Keine Ahnung, wie teuer die Kette ist, sie war ein Geschenk. Wie nett, dass du mir gönnst, doch deine Augen sagen, dass du anders denkst. Warum ich nicht, wenn sein Erfolg doch auch sicher durch mich ist? Glaube mir, Neid ist eine Schlange und jeder Biss von ihr vergiftet. Ich hab für jeden Cent geblutet in diesem Haifischbecken-Business. Wenn du dann nur ein kleiner Fisch bist, kommt der Nächste an und frisst dich. Genug für alle, doch jeder will vor dich an die Spitze. Nach dir kommen eine Million mit mehr Hunger als du und jeder davon will es wissen. Doch sei ihnen gegönnt, denn ich weiß, wie schwer der Weg ist. Nur wer sich hochkämpft, versteht es. Digga, bau dich auf Stapel, dein Brot. Doch bau die Hände weg, Hände weg, Hände weg von meinen. Fokussier dein Ziel und lass nicht los. Doch bau die Hände weg, Hände weg, Hände weg von meinen. Fahr dein Weg voll Gas auch rüber hoch. Doch bau die Hände weg, Hände weg, Hände weg von meinen. Und egal was du machst, Digga, mach es groß. Aber tun die Hände weg. Viel schneller als ihr Liebes sind wir tot. Aber tun die Hände weg von meinem. Hass ist Neid und Neid ist Ruhm. Hass mich so stark, du nur kannst alles cool. Hass ist Neid und Neid ist Ruhm. Jetzt wo es läuft und sie connecten, doch ich hab leider viel zu tun. Alles Teil der Nahrungskette, jeder frisst sich hoch und kommen wir fett genug da oben, Mann, dann frisst uns der Tod. Aus deinem Fahrrad wird ein Auto, nach dem Auto Haus und Hof. Aus deinem Cent eine Million, aber dein Nachbar hat ein Boot. Nee genug ist der Kreislauf dieses Lebens. Denn wenn man nix hat, dann ist wenig viel, doch wenn man zu viel hat, ist viel zu wenig. Wieso ihm gönnen, wenn er was kann, was sie nicht können? So schnell auseinandergelebt, weil sie nur stehen, während man rennt. Doch es ist schwach, wenn man ihn hasst, anstatt dass man selber rennt. Denn andere beneiden es sich zu der eigenen Unterlegenheit bekennen. Und ich will kein Teil von diesem Kreis sein. Jubel dir zu, wenn du vor mir auf dem Weg bist. Nur wer sich hochkämpft, versteht es. Bau dich auf Stapel, dein Brot. Doch bau die Hände weg, Hände weg, Hände weg von meinen. Fokussier dein Ziel und lass nicht los. Doch bau die Hände weg, Hände weg, Hände weg von meinen. Fahr dein Weg voll Gas auch rüber hoch. Doch bau die Hände weg, Hände weg, Hände weg von meinen. Und egal was du machst, Digga, mach es groß. Aber bau die Hände weg. Viel schneller als ihr Liebes sind wir tot. Aber bau die Hände weg von meinen. Auch wenn die Zeiten hart sind, Herz aus Eis, kein Gefühl. Der Kopf aus Stein, Blick wie kalt, das Gute lang nicht her. Augen aus dem Rücken, denn ich gönn ihnen von Herzen, sogar wenn sie nicht mehr teilen. Doch verdammt nochmal, behaltet eure Hände weg von mir. Hände weg von mir, Hände weg von mir, ihr. Auch wenn die Zeiten hart sind, Herz aus Eis, kein Gefühl. Der Kopf aus Stein, Blicke kalt, das Gute lang nicht hier. Nehmen wir die Augen aus dem Rücken, denn ich gönn ihnen von Herzen, sogar wenn sie nicht mehr teilen. Doch verdammt nochmal, behaltet deine Hände weg von mir, Hände weg von mir, Hände weg von mir. Digga, bau dich auf Stapel, dein Brot. Doch bau die Hände weg, Hände weg, Hände weg von meinen. Fokussier dein Ziel und lass nicht los. Doch bau die Hände weg, Hände weg, Hände weg von meinen. Fahr dein Weg voll Gas auch rüber hoch. Doch bau die Hände weg, Hände weg, Hände weg von meinen. Und egal was du machst, Digga, mach es groß. Aber tun die Hände weg. Viel schneller als ihr Liebes sind wir tot. Aber tun die Hände weg von meinem.